ein Seidenkleid und kleine goldene Schuhe. Genau wie du, genau wie du. Das hat so schöne weiße Zähne und im Auge die falsche Träne und im Herzen sehr Gespäne, so wie du. Wenn man sie niederlegt, macht sie die Augen zu. Genau wie du, genau wie du.